Deutschlandfunk, Studiozeit. Mit einem neuen Hörspiel von Elfriede Jelinek, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Rechnitz ist eine Marktgemeinde im Burgenland im Bezirk Oberwart in Österreich, nahe der ungarischen Grenze. Im Zweiten Weltkrieg wurden dort unter anderem in den Anlagen von Schloss Rechnitz Zwangsarbeiter interniert. In der Nacht vom 24. auf den 25. März 1945, dem Palmsonntag, wurden 180 Zwangsarbeiter von Teilnehmern eines von Margit von Batjani abgehaltenen Schlossfestes erschossen. Das Massaker ereignete sich nur 10 Tage, bevor die Rote Armee Rechnitz erreichte. Das Grab konnte bis heute nicht gefunden werden. Rechnitz von Elfriede Jelinek. Folge 1. Das war ein Gefolgschaftsfest. Eindeutig ein Gefolgschaftsfest. Einer folgte dem anderen bis um 23 Uhr. Der Anruf erfolgte mitten im Fest. Dann verließen es 15 Personen. So spricht der Bote. 7-mal fährt der LKW hin und her, dann sind sie alle geliefert. Das Fleisch muss weg. Jetzt, der Krieg ist vorbei. Er ist faktisch vorbei. Er hat uns allen Speichel vom Kinn geleckt und gewinnen tun. Eh immer dieselben verlieren auch. Ich verstehe nicht, weshalb man dann überhaupt Kriege führt. Alles, was noch fahren kann, fährt jetzt dorthin, wohin man gelassen wird, weil im Inland alles geschlachtet werden soll. Nicht nur die Erstgeborenen, alle Geborenen, mit Ausnahme der Hochwohlgeborenen. Sie stellen sich schon an, die Massen. Sie hetzen einander und wissen nicht, wohin. Alles, was noch gehen kann, geht. Aber nicht weit. Weil alles hier im Dorf bleibt. Ja, die Kirche auch. Wir aber auch. Die Aristokratie, der Hort für große Gefühle und große Wagnisse, fährt mit der Limousine. Mindestens Großraumlimousine. Die Frau Gräfin muss ja auch ihren Liebhaber mitnehmen. Und noch einen weiteren Herrn, der auch ein Liebhaber ist. Liebhaber teurer Weine. Einer, der die Verantwortung trägt. Und noch einer, der die Verantwortung trägt. Und das Gepäck muss ja auch noch mit. Nein, es wird umgekehrt. Sie müssen sich ihrer Verantwortung entziehen. Die Verantwortung nennt man heute Steuer. Man muss es ergreifen. Sie fällt nicht an, die Verantwortung. Das wäre eher etwas für die Verunfallung oder die Unfallversicherung. Sie fällt vielmehr bei jeder Gelegenheit von uns ab, die Verantwortung. Sie ergreift uns, wenn wir sie nicht sofort übernehmen und dem Boten den Rückschein unterschreiben. Und dann fällt sie ab. Wir sind und bleiben hier alles schuldig. Wir können immer das nächste Mal zahlen. Zeit muss es gewesen sein, dass ich den Bergadler geschossen habe, aus hoher Luft. Ich schoss den Adler aus hoher Luft. Ich kann nicht rückwärts. Mein Schicksal ruft. Wäre dir lieber gewesen, dass die Sonne am Himmelszelt geblieben wäre? Ausnahmsweise. Dass es ausnahmsweise einmal nicht Nacht geworden wäre? Wäre dir das etwa lieber gewesen? Blödsinn. Genau so will ich es haben. Folge 2. Nein. Die Geschichte findet doch noch gar nicht statt. This is the way the world ends. This is the way the world ends. Not with a bang, but a... Und wenn Sie den Anfang verpasst haben, macht es auch nichts. Der Anfang ist zwar ein Gedicht, aber es macht nichts. Sie fängt extra für Sie jeden Moment an, die Geschichte. Sie fängt jeden Augenblick neu an. Aber diesmal wütet sie in anderen Menschen und in der Mangelung anderer Menschen, die sie in die Mangel nehmen könnte, in anderen Städten. Sie stimmt immer nur ihre Instrumente, die Geschichte. Zum Spielen kommt sie aber nur noch selten. Heute allerdings ist so ein Tag, an dem sie mit uns spielt, als würde das Leben überhaupt nicht vergehen. Wir sind ihre Instrumente. Wir stimmen jetzt. Wir stimmen die Geschichte mit uns ab. Unsere Aussagen sollen ja stimmen und sie sollen übereinstimmen. Nein, wir stimmen nie. Es hört uns eh keiner zu. Sie hören hier unsere tägliche Sendung von der Banalität des Bösen. Folge 3. In einem Haus, in dem alle Lüste und Laster zu Hause sind, da bleibt man gern. Da rennt man nicht einfach weg. Nur weil der Fremde zu früh kommt. Von uns aus kommt jeder zu früh, bevor wir fertig sind. Zumindest bleibt man bis zum letzten Moment. Man hat ja nichts mehr zu verlieren und möchte bis zum letzten Augenblick noch etwas gewinnen. Und wäre es eine einmalige Erfahrung, die sich seither jedoch tausende Male wiederholt hat. Sich zuflüstern lassen, müssen wir nicht alle schon einmal da gewesen sein, um jetzt so lange zu bleiben bis zum letzten Moment und auch den noch auskosten, ihn aus einem oder mehreren triefenden Menschen herauslecken. Hast du jemals schon mal so geil, dass du eine Spritze genommen und dir Blut abgezapft hast, um es zu trinken? Dein Blut hat dir geschmeckt, denke ich mal. Sonst hättest du es nicht gemacht. Es war lecker. Einmal beim Bohren mit der Black & Decker den Bohrer in die Hand hinein ausrutschen lassen, das ist ein Hochgenuss. Blut ist immerhin der Saft des Gebens. Lebens. Enthält alles, was man zur Ernährung so braucht. Folge 4. Haben Sie die Trümmer eines Schlosses rauchen sehen? Schon bevor Sie kamen und das trotz Rauchverbot, das schwer an unseren Seelen hängt? Nein? Also, das kommt erst noch. Angezündet. Wie alles, was je seit Hephaistos und Prometheus oder meinetwegen den Russen angezündet wurde. Die Russen waren ja die Letzten, die uns noch ein wenig Feuer gebracht haben. Die uns noch ein wenig Feuer unterm Hintern gemacht haben. Also, ich sage Ihnen, falls Sie noch nicht da waren, dann kommen die noch. Die kommen sogar bald. Sagt Ihnen ein Bote. Wie Sie auch einer sind. Sie wissen ja, wie weit man uns glauben kann. Denn den Russen ist jetzt der Stolz der Eroberer. Aber sie machen immer alles kaputt, was sie erobert haben. Und den Rest klauen sie und ruinieren ihn dann noch. Die Russen sind die Götter des Feuers. Wer wird mit allen Registern auf der Stalin-Orgel spielen? Welcher rasende Schwarm, gehüllt in die Felle von Uniformen und fremden Uhren und fremdem Leben und eigenem Blut und eigenem zerfetzten Fleisch, in die Felle von eigenen zerfetzten Fäden und eigenen zerfetzten Schuhen, über die eigene zerfetzte Erde rennend hinweg, über fremde vergewaltigte Frauen. Naja, die eigenen haben sie zu Hause von den Deutschen vergewaltigen lassen. Eine Hand wäscht die andere. Sie haben noch nicht gesehen, wie es ist, wenn der Russe kommt. So etwas werden Sie in ein paar Jahrzehnten nur noch in Kitzbühel oder Wengen oder Mürren und ganz anders in St. Moritz erleben, wo die Pferde Ball spielen und Menschen durch Eiskanäle gleiten statt rasen. Und am Ende wird er auch noch die Preise ruinieren. Der Russe kommt nach Kitzbühel, St. Anton, St. Moritz, St. Nimmerlein. Heilig, heilig, heilig! Wir gehen. Wir rennen. Wir sind so einnehmend, dass wir durchaus hierbleiben könnten, aber wir rennen. Mit feinem Lächeln über das Eingenommene. Das Jauchzen ist zu Ende. Die Fackel kommt aus dem hohlen Rohr heraus. Die himmlischen jubeln vor Freude, dass endlich mal die Richtigen gewonnen haben. Aber man hört sie nicht. Man hört nur die Menschen, wie sie jetzt nicht mehr jauchzen, schon lange nicht mehr. Sie fallen schweigend zusammen wie Kartenhäuser. Viel Gewicht haben sie jetzt auch nicht mehr und hatten sie nie. Wem fehlen sie? Sie müssen in die Ewigkeit, aber vorher sollen sie noch schön durchgearbeitet werden. Wir haben auch gelitten. Und das nicht zu knapp. Wir waren die Knappen des wütenden Reichs. Wir haben alles verloren. Am Schluss auch noch das Reich selbst. Wir haben alles verloren. Außer dem, was wir zum Glück noch haben. Glück gebührt allein dem Tüchtigen. Er hat gar keine andere Wahl, als tüchtig und glücklich zu sein. Oder wissen Sie was Besseres? Als das zu behalten, was man gar nicht verloren hat. Mehr als alles verlieren kann man schließlich nicht. Man kann es dann nur noch behalten. Man hat die Wahl. Selber schuld, die blöden Toten. Was haben die auch keine Stimme zum Befehlen und keine Kräfte zum Gehorchen. Aber was? Wir hätten die sowieso umgebracht, egal wie viel Leben noch in ihnen war. Das musste alles weg. Folge 7. Mit direkt gerichteten Augen durchkreuzen sie das Königreich des Todes. Diese Gründonnerstagsfeierlinge. Ich meine, sie durchstreifen es. Oder doch, durchkreuzen. Gedenket unser, wenn überhaupt, nicht als verlorene, gewalttätige Seelen, sondern denkt an uns nur als die Hollow Men, Stuffed Men. Hohlmenschen? Höhlenmenschen? Oder sind es die anderen, die hohl sind? Weil schon fast verhungert? Hohl gegen hohl. Auf einen toten Acker hat sie ihr Weg geführt. The Stuffed Men. Die Gestopften. Dort schwingt ihr Baum, aber sie hängen nicht drauf. Ihr Geld ruht sanft in einem anderen Hort. Wo es am Abend nicht jedes Mal von einer besorgten Mutter abgeholt werden muss. Man holt es sich einfach, wenn man es braucht und wenn man Zeit hat. Geld stinkt nicht. Geld schreit nicht. Die Öffnungszeiten müssen nicht beachtet werden. Die Bank gehört einem ja. Die Zeiten rennen einem nicht davon. Da brauchen wir keine Angst zu haben. Die Bank ist mit einem Schloss gesichert. Nein, nicht mit diesem, von dem der Feuerschein blutrot über den Himmel fährt, nachdem die Frau Gräfin und die Komplizen ihrer Windgesänge jetzt ebenfalls abgefahren sind. Between the conception and the creation, between the emotion and the response falls the shadow. Sehen muss man sie nicht unbedingt, wenn sie spricht. Denn wenn man etwas sieht, kann man es auch verlieren, denn da existiert es. Bald kommt der Feuerschein. Er strahlt in unser Bett hinein. Und dann ist auch das Bett weg. Und wir sind's hernach auch. Die Gäste beim Feste druff wollen nur rasch zum Sprunge das Bein hochschleudern, das behende. Zur Flucht, 15 Personen verlassen das Schloss, nachdem die Waffen ausgegeben und die Toten eingenommen worden sind. Nein, das Einnehmende der Toten kann man erst danach herbeiführen. Dass die diese letzten nackten Menschen hier auch noch aufnehmen, hätte ich nicht gedacht. Diese herabgefallenen Maschen, ohne dass die es hätten ausbaden müssen. Nein, umgekehrt wird ein Pullover draus ausgezogen, waren sie ja schon aus Ungarn ausgezogen. Und dann selber ausgezogen, man hat es ihnen ausdrücklich befohlen. Bitte legen Sie ab, so lautete der milde Zwang. Mehr war nicht nötig, mehr haben sie nicht gebraucht, sie konnten sich eh nicht wehren. Und ihre Körper weigerten sich schon lange, schönartig bei ihnen zu Hause zu bleiben. Die wollten nur noch weg, haben es nicht mehr ausgehalten, fielen einfach um. Man hätte gar nicht nachhelfen müssen. Man hätte sich die Mühe mit Feuerwaffen gar nicht zu machen brauchen. Man kann auch Menschen essen. Ist dir der Gedanke schon gekommen? Es ist mir schon gekommen. Aber lebendes Fleisch ist doch etwas widerstandsfähiger als gebratenes oder gekochtes. Wäre schön, wenn das legal wäre. Ich muss noch ein bisschen einkaufen. Ich muss ja deine Beilagen einkaufen. Ich meine, ich muss die Beilagen zu dir kaufen. Ich bin überhaupt nicht nervös. Nur tierisch geil. Ich kann es kaum noch abwarten. Sie hören momentan unsere tägliche Sendung von der Banalität des Bösen. Folge 9. Thank you. Folge 10. Halt. Wir haben heute doch eine kognitive Distanz zu dieser Zeit der Extreme gewonnen. Und diese Distanz sollten Sie nicht einfach so im Casino des Denkens aufs Spiel setzen. Jetzt, da Sie endlich das selbstständige Denken und Handeln gelernt haben, Sie sollten zumindest nicht mehr alles auf eine Farbe setzen. Nicht die ganze Distanz setzen und auch nicht die Erkenntnis darüber, was war, aufs Spiel setzen. Seien Sie froh, dass Sie sie endlich gewonnen haben, die Erkenntnis. Was rede ich da? Ich kann es Ihnen nun endlich sagen, egal was ich vorher gesagt habe. Ich bin stolz darauf, Deutsche zu sein. Wir Deutschen unter unseren Duschen, den echten Duschen, natürlich, sollten endlich wieder einmal Mut zu einem starken Nationalgefühl haben. Wir sollten es ordentlich tuschen lassen. Auch wenn wir gar keine Deutschen sind. Das sage ich hier und jetzt nicht nur, weil man es mir aufgetragen hat, sondern weil dieser Mut eine Zeit verloren gegangen sein werden wird. Und die Opfer, die Toten, die Hinterbliebenen der Toten, ja, die auch. Die Opfer, sage ich, die Opfer, also mehr als andere Menschen mit üblen Tricks arbeiten werden, um das zu erreichen, was sie wollen. Opfer wollen ja immer was. Auch dann, wenn sie gar keine mehr sind und keine mehr gebracht werden. Wir wissen jedoch, dass gerade in extremen Lagen einzelne Personen eine riesige Rolle spielen können. Jeder Einzelne und seine Rolle zählt, ist wichtig. Und hier spielen sie auch schon. Die Personen spielen hier große Oper. Nein, Opfer! Sie spielen ihre riesigen Rollen, bis ihnen die Rollen zu groß werden und sie einfach ablegen. Wenn wir das gewusst hätten, was wir heute wissen, wir hätten es nicht geglaubt. Wir mussten es qualvoll lernen. Wir hätten nicht geglaubt, dass man uns typische nachgeborenen Fragen stellen würde. Aber wir haben jetzt schon vor, uns gegen die moralische Überheblichkeit der Nachwelt zu wenden. Sie verlangen, dass wir sagen, so und so war es. Aber wenn das, was war, heute wäre, würden wir von uns sagen können, wir würden ganz bestimmt verfolgte Menschen oder ähnliches Gesindel verstecken. Und das tun wir auch. Wir würden es tun. Wir werden gewusst haben, wie sich Eltern und Großeltern verhalten hätten sollen. Die Rolle des Richters steht uns nicht zu. Und Ihnen auch nicht. Ich weiß ja, dass Sie von der Geschichte dieser schrecklichen Zeit geradezu hypnotisiert sind. Sie interessieren sich ja für gar nichts anderes mehr, das sehe ich ja. Folge 11. Ich soll berichten, dass die Gewehre auf die Zimmer gebracht wurden. Dort können Sie sie ab sofort abholen. Die Waffen werden ausgegeben. Und werden sich ausgeben? Sie werden sich verausgeben. Gaben, bis die Läufe glühen. Ich habe Ihnen hiermit mitzuteilen, dass Sie Ihre Hände willig darboten, dass sich Ihr Wangenrot, von dem der nette schwarzgestiefelte Kollege vorhin sprach, nicht verfärbt hat. In Wahrheit haben wir gar kein Wangenrot gesehen. Außer an der Frau Gräfin. Und das Rot auf der Frau Gräfin glühenden Wangen war vielleicht genauso künstlich wie ihr Lippenstift. Diese Wangen leuchteten förmlich vor innerer Glut. Oder wovor sonst? Ja, ich glaube, sie war es. Zumindest wurde sie so angesprochen. Als Frau Gräfin. Konnte sie nicht eindeutig zuordnen. Neben all den großgewachsenen Bewaffneten in Schwarz. Das ist kein Scherz. Schwarz. Das wird Ihnen jeder sagen. Macht die Menschen größer und furchterregender. Wie unbeschriebene Tafeln. Erst als sich die Frau Gräfin selber auch ein Gewehr nahm, wusste ich, dass sie es war. Es stand ihr zu. Die Waffe stand ihr und stand ihr zu. Wollte natürlich auch schießen. Es ist genug da für alle. Ich sah erst viel später, als ich sie nach Jahren wieder sah, dass sie damals eine scheue, zurückhaltende Frau gewesen sein musste. War das endlich die Banalität des Bösen, von der ich schon so viel gehört hatte? Allerdings erst viel zu spät. Sonst hätte ich sie doch an ihrer Banalität erkannt, diese Frau, oder? Eigentlich habe ich es gar nicht mehr erlebt, dass das Böse banal sein soll. Ich stelle mir vor, wie ich dich in den Hals, die Schultern, den Bauch, die Schenkel beiße. Nimm hin und iss mein Fleisch. Dies ist mein Leib. Nimm ihn hin und esse. Dies ist mein Blut. Nimm es hin und trinke. Ich nehme es ja auch hin. Ich nehme das alles hin. Und es macht mir sicher einen Riesenspaß. Folge 13. Dies ist das Fest, an dem jenes wahre Lamm getötet wird, durch dessen Blut die Türen der Gläubigen gefeit sind. Also an dem Satz stimmt schon mal gar nichts. Es reicht nicht, dass ich ihn gar nicht hätte weitersagen dürfen, er stimmt auch nicht. Wer hat denn hier diese rote Farbe an all die Fensterleinen und sogar an die Tür geschmiert? Der Bote sollte sich vorher vergewissern, wohin er nachher greifen wird. Ich mache mich ja ganz dreckig, wenn ich an die Tür klopfe. Poch, poch. Was glauben Sie, an wie viele Türen und Fenster ich täglich pochen muss, wenn da jeder seinen Dreck hinschmiert? Wie schaue ich denn da aus? Welche Tötung soll hier überhaupt abgewendet werden? Eh keine. Es ist doch das Gegenteil der Fall. Die Tötung soll herbeigeführt und dann durchgeführt werden. Denn nicht der Mensch opfert Gott. Nein, auch Gott opfert nicht Gott. Und Gott opfert sich auch nicht seinem Vater. Nein, nein, nein. Ich habe viele Opfer gesehen, dieses zwar nicht, aber so viele Boten haben mir davon erzählt, dass ich es wohl glauben muss, aber es stimmt nicht. Gott opfert sich nicht. Gott verschenkt sich. Ich sehe nicht den Unterschied, aber ich verstehe Gott recht gut. Bevor ich mich schlagen und kreuzigen lasse, verschenke auch ich mich lieber. Ich sehe nicht unter Gott und über ihn hinweg schon gar nicht. Aber bevor ich mich schlagen lassen würde, könnten Sie mich sogar umsonst haben. Sie könnten mich als Beigabe zu Gott gratis dazu bekommen. Die Frau Gräfin opfert sich ja auch auf. Aber ich weiß nicht für wen. Ich glaube, sie opfert sich für ihre Pferde auf. Das wurde mir so gesagt. Sie wird bald mit dem Auto wegfahren. Ihre zwei Jubelanten, also ganz bestimmt nicht. Welches Jubiläum hätten denn die zu feiern? Fast 200 erledigt, also 180? Das ist nun einmal passiert, also kein Jubiläum. Das könnte man frühestens in 10 Jahren feiern und dann wird man andere Sorgen haben und andere Gründe zu feiern. Die Jubiläen werden erst viel später kommen und nicht gerade ein Grund zum Jubeln sein. Die Augen werden nicht dabei sein. Die Augen werden nie dabei sein. Bei der Gedenkfeier, in der Senkfeier, in der Senkgrube, in dieser hohlen Senke, dieser gebrochenen Kiefer, dieser zerbrochenen Knochen. Und eingraben müssen wir das alles auch noch. Eingraben in dieser Senke, dieser Senkgrube, in diesem letzten der Treffpunkte suchen wir 60 Jahre später oder so, vielleicht 70, 80, 180? Etwa 60 Jahre, schätze ich mal, aber es könnte noch mehr sein. Suchen wir diesen letzten der Treffpunkte, suchen wir ihn zusammentastend. Kein Opferfest. Opferfeste später. Und dann werden paradoxerweise die Opfer gefeiert werden. Nicht wir. Das Christentum opfert grundsätzlich nichts Lebendiges. Merken Sie sich das ein für alle Mal. Das hat es noch nie gemacht. Folge 14. Die Frau Gräfin schläft heute nicht. Die lässt sich nicht vom Schlummer auflösen. Auf Eichenlaub am Boden ruhend mit dem Haupt, so spannt den Hahn sie, beginnt zu jubeln, jubelt noch mehr, zielt und schießt und schießt. Das wird nachher schon nicht so gewesen sein, dass sie selber geschossen hat. Nur keine Sorge. Wir Boten sorgen dafür, dass es nachher nicht so geschehen sein wird. Seien Sie also froh, dass Sie nicht wissen, jedenfalls nicht von uns, sondern von anderen, dass die Frau Gräfin überhaupt hier war, denn bald wird sie wieder weg sein. Und dann sind alle Lebensfäden sauber abgeschnitten. Vom Augenlid den Schlummer schmiss sie hin, ohne zu zögern, verzichtete gar ganz auf Schlaf, setzte sich hinweg über Zwang, Not, Zweck, Wille, Gut und Böse, trank alles aus, tanzte über alles hinweg, denn um dieser leichtesten Willen musste das Schwere auch getan werden und da sein. Ja, der Ernst und die Schwere, die gehören schon auch dazu. Und so schoss sie also, die Frau Gräfin. Die Berichte widersprechen sich ja jetzt schon. Wie soll das weitergehen und vor allem mit wem? Und sie schoss. Und sie schoss. Oder schoss sie nicht selbst? Schoss sie nur hervor aus dem Schloss? Und wir hätten das mit ihrer üblichen Freimütigkeit und unserer Fernmündigkeit, wir waren ja nicht dabei, verwechselt? Die Haarpracht ließ sie auf die Schultern sich fallen und schoss aus dem Fenster. Oder von wo halt? Die Männer fallen, sie fallen wie von weit, von wo sie ja hergekommen sind. Aber Ungarn ist nicht so weit, wie es sein könnte. Es ist überhaupt nicht weit. Diese Frau bringt ihr Rehfell vorher noch in Ordnung. Sie bringt ihre Rennpferde in Sicherheit. Sie bringt ihren Liebhaber in Sicherheit. Aber erst nachher? Natürlich. Den anderen auch. Nein! Das kommt erst später. Das kommt danach. Jetzt soll er erst mal unsicher sein, der Liebhaber, ob sie ihn noch liebt. Und sie schießt erst, nachdem sie ihm dies versichert hat. Sie schießt erst, wenn die Pferde in Sicherheit und stattdessen ihre Liebhaber im Ungewissen sind. In einer Gewissenlosigkeit, in der sie künftig selber im Dunkeln gehalten werden, außer man holt sie hervor, damit sie wieder schießen können. Lasst lustig die Hörner erschallen. Nein, wir machen es ohne Hörner. Die Hörner trägt der Herr Graf. Wir machen es ohne Hörner und verwese ich meine Gewese jetzt auf. In Bergen und Klüften tut morgen der freudige Krieg. Heute aber wollen wir uns selber freuen. Wir wollen diese Mergelmänner, diese Mängelmänner, diese Hollowmen nicht länger in ihrer Ungewissheit lassen. Denn eine Gewissheit finden sie nicht so schnell. Die müssen sie sich erst verschaffen. Obwohl wir alles durchsucht haben, haben wir sie nicht gefunden, die Gewissheit. Nein. In unserem Gewissen werden wir schon gar keine Gewissheit finden. Denn wir waren es nicht. Wie oft soll ich noch sagen, wir berichten nur. Folge 15. Die Frau Gräfin. Der steht auch eine Art Schaum vor dem Mund, sehe ich gerade. Nein, auch kein Schlagobers. Sie an. Und ihr verdrehter Blick ist stier. Sie hat kein Bewusstsein mehr, fürchte ich. Immer noch besser als tot sein. Mit ihren Armen packt sie die Frau Gräfin. Meine ich, die Frau Margit. Die Frau Gräfin Margit. So kann man das gewiss nicht sagen. Sie packt also seine linke Hand, die linke Hand von dem Mann da. Nicht wahr? Nein, nicht wahr. Sie könnte auch seine rechte ergreifen, aber rechte hat er schon längst keine mehr. Also, die linke packt sie. Den Fuß stemmt sie in seine Rippen. Das darf sie. Schließlich hat sie ihn ja auch geschossen. Sie reißt ihm die Schulter aus dem Arm, das Schultergelenk. Aber bitte, das wäre doch nicht nötig gewesen. Nicht durch Leibeskraft hat sie den Mann da erledigt. Auch nicht durch Liebeskraft, sondern durch Feuerkraft. Durch die Feuerkraft keines Gottes. Kein Gott anwesend. Ich hätte Ihnen gern von einem an- oder abwesenden Gott berichtet. Doch ich habe keinen gesehen, durch der Menschen durcheinander, alle natürlich besoffen. Wozu sollen wir den ganzen Krempel für die Russen aufheben, wo wir doch nicht einmal das Schloss für sie öffnen oder aufheben werden? Also, was wollte ich sagen? Wir greifen an und zerreißen das Fleisch und aus und Schluss. Die Kugeln helfen schon sehr. Aber wir müssen auch mithelfen. Sonst sind die Kugeln machtlos. So. Wir wären jetzt soweit. Diese Kugel fährt ins Fleisch. Ja, meinetwegen kann sie ruhig fahren. Die muss nicht zu Fuß gehen, wie manche armen Boten. Und die dort drüben auch. Die Kugel hat einen Führerschein. Sie hat eine Energie, die in Joule angegeben wird. Die Masse des Projektils M in Kilogramm und die Mündungsgeschwindigkeit des Projektils in Meter pro Sekunde. Der errechnete Energiewert gibt allerdings keinerlei Anlass zur Freude. Ich meine, er gibt keinerlei Aufschluss über die Wirkung eines Projektils. Hier steht etwas, das ich auf meinem Computer nicht abschreiben kann. Es ist ein V und eine runtergesetzte Null. Ob die mich damit meinen? Eine im Preis runtergesetzte Null? Dabei bin ich doch durch Preis eher raufgesetzt worden. Nur merkt es keiner. Komisch. Also eines Projektils auf bestimmte Distanz, weil das Geschoss ja Energie verliert, während es fliegt, nicht wahr? Und über seine mögliche Mannstoppwirkung, ich weiß nur die Zahl von 180, das ist viel oder wenig, je nachdem. Nicht der Bote gibt Auskunft, obwohl niemand wird es gesehen haben außer mir, einem dieser weiteren Boten, die von noch weiter, von weit her kamen, einer, der es aber nicht viel weiter schaffen wird. Folge 12. Ein Anruf kam und dann um 1:30, 2 Uhr, Geschrei. Da konnte man Fenster und Türen schließen und sich die Ohren zuhalten. Geschrei, Geschrei, Geschrei, furchtbare Schreie. Können die denn keine Rücksicht nehmen? Um diese Zeit wollen wir schlafen. Jeder will um diese Zeit schlafen, außer denen, die es nicht wollen oder nicht dürfen. Der Anruf kam, die Waffen wurden ausgegeben und wir dürfen sie eliminieren. Sie sind da, sie müssen weg. So einfach ist das. Weg mit ihnen. Weg, weg, weg. Die Herrschaften bitte mit dem Schießen noch einen Moment aufhören. Ich weiß, dass es ihnen Spaß macht, aber erst muss der Mensch, das mutigste Tier von allen, für die anderen Tiere Vorbereitungen treffen, die weniger mutig sind und sich nicht bis an den Abgrund trauen. Das ist kein echter Abgrund. Das ist doch nur ein Grab. Das ist ja lächerlich. Keine 2 Meter tief. 10 Millionen liegen da schon drin. Naja, vielleicht nicht gerade in diesem, in einem anderen, in mehreren, in vielen, aber immerhin, sie liegen, wenn auch nicht in diesem. Davor muss man sich nicht fürchten. Da gehen alle rein, bitte nicht drängeln. Ich hab gehört, wie mein Kollege zu dem einen, der zuerst in seine eigene Grube fiel, noch sagte: Fremder Mann, ich verhafte dich ungern, aber es muss sein, denn ich wurde schließlich angewiesen, das zu tun. Das waren noch Zeiten, als die Menschen aufeinander angewiesen waren und die dazu nötigen Anweisungen bekamen. Wir brauchen die nicht mehr und die können nicht mehr. So spielen wir ihnen dann die Hände, passt doch. Mein Kollege traf bei seinen Opfern auf vollstes Verständnis. Spricht nur ein Wort und zerbricht. Aber er sagt ja nichts. Bitte hören Sie einen Augenblick damit auf, nichts zu sagen. Es ist doch zu früh zum Schießen. Später dürfen Sie dann. Sag ich doch. Ich gebe Ihnen schon das Zeichen. Das Zeichen gebe ich. Da spricht der nackte Mann doch. Mutter, ich bin es. Bin dein eigenes Kind, das du selbst gebarst. Ich bin doch auch jeder andere, den du ebenfalls gebarst. Nein. Den du nicht gebarst. Entschuldige. Ich habe mich geirrt. Ich habe dich verwechselt. Wenn du die alle geboren hättest, das wäre eine ganze Menge. Und was gar nicht geboren wurde, zumindest nicht von dir, Mutter, das wäre noch viel mehr. Wieso gebärdest du dich dann dermaßen hysterisch? Was soll die Waffe? Weg mit ihr! Die Waffe nieder. Folge 16. Dort. Die nackten Männer sind ja nur an die 200 oder so, die schaffen wir noch. Für die brauchen wir keine lichtlosen Kammern, über die man nicht spricht, von denen es keine Fotografie gibt, von denen es auch keine Namen gibt. Denn wenn es keine Gesichter gibt, kann es auch keine dazugehörigen Namen mehr geben. Sie glauben, es muss wenigstens Namen geben? Weil es kein Licht gibt und ohne Licht kein Foto? Was die auch tun, sterben, das tun sie in Dunkelheit, in schwarzer Dunkelheit, stumm. Darauf kann sich niemand mehr einlassen und darüber kann sich auch niemand mehr einlassen. Die muss kein Wagen tragen ins Waldgebiet, wie einer von uns von hier fortgetragen werden wird und der eine oder andere auch noch. Diese Männer können doch noch selber gehen. Allerdings nicht mehr lange. Nur noch ein Stück, weiter müssen sie nicht. Die haben Glück. Müssen sich nicht endlos vor der dunklen Kammer anstellen. Wir müssen nicht das Grauen auf den Gesichtern sehen und dürfen glauben, das sei technisch unmöglich. Dieser Glaube fällt leichter als der an Gott. Da hängt ihnen, jedem einzelnen von ihnen, nackt wie sie sind, die schwarze Zunge wie eine Schlange heraus. Sie reißen an der Schlange Sie reißen einander gegenseitig die Zungen heraus. Es gibt allgemeines Gebreche und Gewürge. Sie zerren, aber die Zunge reißt nicht, es geht nicht. Wer sowas gesehen hat, der bootet niemanden mehr aus, der schmeißt niemanden mehr aus einem zu vollen Boot. Aber niemand hat es gesehen, niemand, niemand, niemand. Und wer es gesehen hat, der ist heute woanders und stolz drauf, obwohl sündig und irgendwie, ich weiß nicht wie, schuldig. Betrachten Sie diesen Vorfall bitte als ungesehen. Was Sie in Wirklichkeit gesehen haben, ist nicht wahr. Man hat den Menschen gesagt, dass es zum Duschen geht. Aber dann war es doch umgekehrt. Menschen warten vor einer Duschkabine, die keine ist. Sie ist nämlich zu klein. Da gehen niemals so viele hinein. Nein, falsch. Menschen warten vor einer Kleiderkammer, die eine Kabine ist. Die Kleider kommen rein, nicht raus. Die Menschen kommen auch rein und nicht mehr raus. Was wollte ich sagen? Im Film haben Sie es umgekehrt gesehen. Die Menschen warten auf die Kammer. Diese armen Menschen, wie Ihr Wärter sie sogar persönlich nannte. Ich habe es selbst gehört mit meinen eigenen Ohren. Andere hatte ich nicht. Aber es war nichts Persönliches und nichts Peinliches, obwohl die Frauen alle nackt waren. So warten sie jetzt auf die Kammer. Die Frauen bereits ausgezogen. Bei den Männern kommt es auch noch, aber später warten vor der Kammer, die in Wirklichkeit eine Duschkabine ist. Da es das nicht gibt, ist es nicht passiert. Daher gebe ich mir so wenig Mühe mit dem Bericht. Er handelt ja auch von nichts, der Bericht. Sie hören momentan unsere tägliche Sendung von der Banalität des Bösen. Sie hören hier unsere tägliche Sendung von der Banalität des Bösen. Hören Sie, alles bleibt beisammen, dass mir niemand wegläuft. Oft ist man zu zweien einsamer als allein, deswegen stopfen wir noch ein paar Leute hier ins Auto mit hinein. Ist das ein Daimler? Besetzt, mein Herr, nehmen Sie den Güterwagen, den wir Ihnen in unserer großen Güte zugeteilt haben. Hier bitte anstellen. Nein, nicht bitte. Hier stellen Sie sich an, um Ihre Kleider und Ihr Leben abzugeben. Eins nach dem anderen, Sie wissen schon. Die anderen Damen und Herren nehmen bitte jetzt an den Tänzen und am Essen und an den Getränken teil. Und ja, den Zug entladen wir auch. So viel Zeit muss sein, diesen Menschen ihre Zeit zu verkürzen. Folge 18. Ich sage, wie es ist. Ich sage, wie man es mir gesagt hat, wörtlich. Verhasst ist uns, wer sich nie wehren will. Und genau solche Leute lassen wir uns jetzt vor die Läufe bringen. Uns ekelt natürlich vor ihnen. Wir können kaum einen Bissen von ihnen zu uns nehmen. Denn sie haben sich nicht gewehrt, als wir sie holten. Diese nackten Männer haben wirklich alles von uns geschluckt. Den giftigen Speichel, die bösen Blicke. Das war so ihre knechtische Art, vernichtet durch Arbeit. Mein Geschmack will andere Opfer, aber er kriegt sie nicht. Er kriegt nur diese, die schon halb tot und verfault sind. Und genau so wollen wir sie auch haben. Was früher aufgebraust hat, ist jetzt gekocht. Ihr Fleisch wollen wir trotzdem nicht essen. Nicht einmal anfassen. Prügeln, meinetwegen. Erschießen, auch gut. Erschlagen von mir aus, aber nicht anfassen. Würde gern was von dir kosten. Vielleicht können wir ja was kochen oder braten und dann gemeinsam aufessen. Ich möchte selber auch was von mir essen. Vielleicht ein Stück Schenkel oder den Schinken. Wenn ich mir es aussuchen könnte, wenn ich mir was wünschen dürfte. Mit Schlachttieren diskutiert man aber im Allgemeinen nicht. Da hast du recht. Das überlasse ich also ganz dir. Sie hörten soeben unsere tägliche Sendung von der Banalität des Bösen. Sie kennen sie eh schon, und zwar von gestern und vorgestern. Und jetzt wieder Musik. Diese Musik ist doch von vorgestern. Kennen Sie denn keine neuere? Haben Sie denn keine neue, nicht die neueste? Dann legen Sie auf. Dann legen Sie sie auf. Wir haben aber auch noch eine Musik vom vergangenen Jahr. Musik ist Zeit, die man hört. Das Begangene im Allgemeinen muss man erst begehen. Man muss es erst begehen. Aber es gibt Begangenes, das man nicht mehr begehen sollte und auch gar nicht mehr begehen kann. Was die hier begangen haben, das sollte besser verschwinden. Das sollte übergangen werden, aber nicht mehr begangen. Das sollte weggeräumt werden, das Begangene, damit keiner es mehr begehen kann. Bitte nicht nochmal. Doch auch morgen wieder werden Sie eine sehr banale Sendung hören können, die nicht einmal mehr vom Bösen handelt, aber trotzdem unglaublich banal sein wird. Verpassen Sie trotzdem nichts. Genau jetzt wird es interessant. Nein, doch nicht wieder nichts. Verpissen Sie sich endlich. Folge 23. Ich könnte Ihnen noch sagen, wo kein leichtes Finden der Leichen sein wird, kein leichtes Finden wird das sein. Aber ich sage nichts. Sonst wäre es ja ein leichtes Finden und ein viel zu leichtes Finale. Der Russe findet die Gräber und schüttet sie sofort wieder zu. Etwas später wird man schon keine Gräber mehr finden. Das Schloss wird bald im Feuerschein von selber leuchten können. Wir finden nichts dran und was wir drin finden, das nehmen wir mit, sonst nimmt es der Russe. Und die Frau Gräfin samt ihrem treuen Gefolge werden sie auch nicht finden. Sie werden das Schloss nur als Ruine finden. Wenn man Millionen verschwinden lassen kann, dann kommt es auf die Pahirsalen hier auch nicht mehr an. Schließlich sind es keine Hiesigen, wie unser Gauleiter Porci, der friedliche, freundliche Mann, immer gesagt hat. Und sie gruben und sie gruben und sie gruben. Aber sie sollten nicht endlos nach den Toten graben, sondern nach dem Gold, das diese zuvor selbst vergruben und dem sie natürlich nachfolgen mussten, weil sie es nicht aus der Hand geben wollten. Die krallen sich an ihr Gold. Das weiß man doch. Der Jude und sein Geld. Das ist eine absolute Einheit. Wo die Juden sind, ist auch das Gold, jedes Gold. Obwohl es unhygienisch ist, neben seinem Gold zu verwesen, na, dem Gold schadet's nicht. Aber das geht mich nichts an. Ich bin nur der Bote des Vergangenen. Das Künftige sehe ich zwar, aber ich sage nichts. Schon das Vergangene werden Sie ja später ganz anders hören wollen. Das kann ich Ihnen flüstern, auf Fieder hören. Sie werden es so drehen, dass Sie bereuen und büßen, aber stolz sein werden dürfen, dass Sie stolz, aber schuldig gewesen sein können. Folge 23. Da wohnen Sie also demnächst im Gebirg in der Schweiz. Sehr interessant. Und dort haben Sie es sicher schöner als hier. Dachte ich mir's doch. Ich soll Ihnen vom Herrn Baron ausrichten, andere Gebirge interessieren ihn nur mäßig. Denn die liegen zum Teil im Feindesland, in Feindeshand einem Feind, von dem man nicht weiß, was einmal draus wird, was aus ihm wird. Vielleicht ja Freund und Freundesland, warten wir es ab, wir haben ja Zeit. Das Geld langweilt sich schon, aber warten wir es ab. Wer weiß, ja, wer weiß, wie lange es dauert, bis es wieder Freundesland ist. Ich glaube nicht, dass es in Rekordzeit soweit sein wird, das wird ganz schön dauern. Warum sollte es dort besser sein als bei uns? Es ist nirgendwo besser. Nur bei uns ist es überhaupt nie gut. Fahren Sie woanders hin. Bei uns ist es nicht gut und wird nie wieder gut sein. Das sage ich. Wenn es nicht anders ist bei uns, als woanders anders, anders, als wenn wir woanders wären, woanders, wo wir anders wären, Wir sind jetzt in Südafrika. Wir sind jetzt in Argentinien. Das ist ganz egal, denn wenn der Deutsche kommt, sollten Sie überall sein, nur nicht dort, wo der Deutsche ist. Und zwar jeder Deutsche, der ja wir sind, zumindest waren, auch wenn wir es jetzt nicht mehr sind, nicht mehr sind. Und in Deutschland sollten wir natürlich auch nicht sein. Zu allerletzt in Deutschland, als Erste weg, als Letzte dort. Warum kommt er denn her, der Deutsche, wenn es ihm bei sich daheim so gut gefällt? Warum kommt er und redet einfach überall mit? Vor allem dort, wo der Sachverhalt nicht einfach ist. Der Deutsche ist der eifrigste Reisende und Redende, den ich kenne. Er reist und redet um sein Leben. Er reist und redet für sein Leben gern. Wenn er kommt, sollten aber wir besser woanders sein, sonst kommt er uns wieder mit Krieg. Mit allem anderen war er schon da. Unangenehme Situation für uns Übrige, die sie übrig gelassen haben, die Deutschen, aber nicht für sie. Wir sind es, die am Boden liegen, nicht sie. Auch wenn Deutschland am Boden liegt, steht es noch da. Was dumm ist, denn so ist es natürlich ein leichtes Ziel. Alle Deutschen sind ein Ziel und haben ein Ziel. Ihre Stimme, ihre Vordenkerstimme stimmt. Sie erschallt immer, bevor der Deutsche, der seine Macht mit Gewalt gleichsetzt und dann noch etwas Moral hineinrührt, bevor er Millionen in die Öfen schiebt, überhaupt denkt. Folge 1. Der Bote ist es, der bezeugt, dass das Fest von 9 Uhr abends bis in den frühen Morgen gedauert hat. Also, da habe ich Ihnen vorhin schon mal, wie viele andere Male zuvor auch, was Falsches berichtet. Ich habe nämlich geglaubt, das Fest finge schon am Vormittag an und endete erst nach Ende der nächsten Nacht. Kein Wunder, dass ich nie eingeladen werde, und jetzt stehe ich da mit meiner Eintrittskarte, die ich mir eigens kaufen musste, das auch noch. Und gar nichts fängt an. Als Bote ist mir auf dem Weg auch noch Folgendes aufgefallen. Da habe ich ein lautes Lachen gehört, das von überall herzukommen schien, und dann Schüsse. Ein Lachen, das einem die Eingeweide zerriss, wenn die nicht schon von den Schüssen zerrissen gewesen wären. Der Alkohol floss in Strömen, das habe ich selber gesehen. Und wieder lachte die Gräfin und floh, das habe ich auch gesehen. Ich habe gesehen, wie sie gelacht hat, bevor sie geflohen ist. Dann war mehrfache Stille, aber davor war es sehr laut und ich habe mich überhaupt nicht mehr ausgekannt. Die Frau Gräfin sah für mich so aus, als wäre sie des Berauschers Dienerin. Dabei hat sie selber gesoffen wie ein Loch. Aber das ist meine persönliche Beobachtung. Meine Meinung zählt hier nicht. Die eigene Meinung hat in einem Botenbericht nichts zu suchen. Darauf wurde ich vor der Tür eigens durchsucht, dass ich keine persönliche Meinung habe, die ich unbemerkt mitbringen könnte. Ich habe noch mit eigenen Augen gesehen, weiß aber nicht, ob ich es sagen soll. In dunkler Kerkermacht halten die Frau Gräfin und die fröhlichen jungen Männer die Stellung. Männer, denen sie sich gern ergibt, die Frau Gräfin. Und wenn es sich ergibt, dann lässt sie auch diese anderen nackten Herren holen, die sie im Schloss festgehalten hat. Man weiß ja nie, wann man sie braucht. Im Haus angebunden, im weitschweifigen Keller oder ohne Scheu in der Scheune. Mehr sage ich nicht. Das mit den Schüssen habe ich ja schon gesagt, schon öfter, schon viel zu oft wahrscheinlich. Das kennen Sie ja bereits. Die Frau Gräfin wollte natürlich, das verstehe ich vollkommen, den Palast zertrümmern nach ihr, die Sintflut, ich meine, der Brand. Sie haben diese nackten Herren erschossen. Nein, ihren Namen haben sie mir nicht gesagt. Und dann haben sie, als wollte ihre feige Hand einen Faden abtasten, ob der sie wieder rausführt, das Auto genommen und sind einfach abgehauen. Ich bin außer mir. Doch das hat wieder den Vorteil, dass außer mir keiner da ist. Alle sind in mir und wollen raus. Und noch dazu alle auf einmal. Aber außer mir keiner da, es hört einem keiner zu. Keiner da, der einem zuhören könnte. Ich armer Bote. Was? Sie sind glücklich? Die ganze Zeit? Glücklich? Das stimmt was nicht mit dieser Dichtung. Und nicht nur das. Mir wird das immer als meine aufregendste Zeit in Erinnerung bleiben. Und die Erinnerung ist ja alles, was bleibt. Rechnitz von Elfriede Jelinek. Mit Isabel Menke, Stefan Wilkening und Elfriede Jelinek. Ton und Technik Markus Huber, Wilfried Hauer und Daniela Röder. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Leonard Koppelmann. Produktion Bayerischer Rundfunk 2011.